Hören Sie das Gespräch. Zwei Personen verabreden sich. Hallo Lina, wollen wir mal zusammen auf den Weihnachtsmarkt gehen? Ja, sehr gerne. Wann denn? Wie wäre es am Wochenende? Am Samstag? Einverstanden. Und um wie viel Uhr? Vielleicht so um 18 Uhr? Abends ist es immer so voll. Geht es vielleicht auch am Nachmittag? Da kann ich leider nicht. Ich muss am Samstag bis 17 Uhr arbeiten. Alles klar, dann am Abend. Wann und wo treffen wir uns denn genau? Oder soll ich dich lieber abholen? Hol mich doch ab, dann gehen wir gemeinsam hin. In Ordnung, dann bis Samstag. Ich freue mich schon. Ja, ich auch. Bis Samstag. Vielleicht möchten auch Sie sich bald mal wieder zu einem Treffen mit Freunden verabreden. Diese Sätze können Ihnen dabei helfen. Wiederholen Sie nach dem Signal. So können Sie fragen. Wollen wir nicht mal zusammen ins Kino gehen? Hast du am Wochenende schon etwas vor? Was machst du am Freitag? Hast du da Zeit? Und so sagen Sie Ja zu einer Verabredung. In Ordnung. Ja, sehr gerne. Einverstanden. Wann denn? Ja, gerne. Passt es dir am Samstag? Sie möchten zwar mitkommen, würden aber gerne etwas ändern. Das sagen Sie so. Gern, aber geht es vielleicht auch etwas später? Um 9 Uhr geht es noch nicht. Können wir den Termin auch auf 10 Uhr verschieben? Wenn Sie keine Lust haben oder Nein sagen möchten, formulieren Sie das so. Das geht leider nicht. Ich muss am Wochenende arbeiten. Da habe ich leider keine Zeit. Da habe ich mich schon mit Daniela verabredet. Fragen Sie und die andere Person hat keine Zeit? Dann können Sie so reagieren. Schade, dass du keine Zeit hast. Vielleicht klappt es ja ein anderes Mal.